Wenn wir nachts den Himmel anschauen, dann sehen wir bis auf die paar Planeten, die sich mit hoher Geschwindigkeit an uns vorbei bewegen, und wo wir wissen, dass es sich nicht um Sterne handelt, sehen wir nur Sterne. Woher kommen denn nun eigentlich Sterne? Waren die schon immer da oder sind die irgendwann mal in einem Prozess entstanden, den wir heute noch untersuchen können? Deshalb soll die Frage heute sein, wie entstehen Sterne? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit diese riesengroßen Kugeln, diese riesengroßen Gaskugeln ihre Leuchtkraft entfalten und so wie unsere Sonne möglicherweise sogar Leben in ihrer Umgebung füttern, speisen und erzeugen? Sterne entstehen nun nicht einfach so, sondern Sterne entstehen in Gaswolken. Und eine dieser Gaswolken, eine der berühmtesten Gaswolken, die wir kennen, ist in unserer Milchstraße der Orionnebel. Im Orionnebel erkennt man eine blaue, blau angeleuchtete Wolke und eine rosa angeleuchtete Wolke. Beide gehören zusammen und sie werden angeleuchtet durch junge Sterne. Man sieht auf dem Bild, insbesondere in dem kleineren blauen Nebel auf der linken Seite, sieht man dunkle Streifen drin. Das ist Staub. Das sind kleine Körnchen aus Sand und aus Metallen, die das Licht absorbieren. Wir erkennen in diesem blauen Teil auch ganz helle Sterne, die für die Leuchtkraft dieses Nebels insgesamt verantwortlich sind. Und diese hellen Sterne sind sehr große Sterne. Diese großen Sterne sind so groß, dass sie innerhalb von wenigen Millionen Jahren sterben werden. Denn ein Stern ist ein Brutreaktor, ein Kernfusionsreaktor. In seinem Innern werden Kerne, verschmelzen Kerne miteinander. Und dieser Kernverschmelzungsprozess ist letzten Endes für die Leuchtkraft verantwortlich. Wie stark dieser Fusionsvorgang im Innern sich abspielt, hängt davon ab, wie viel Druck auf diesem Stern lastet. Und je mehr Druck, also je größer seine Masse ist, umso schneller verbrennt er das Material im Innern. Und deswegen ist die Lebensdauer eines Sterns ganz, ganz empfindlich davon abhängig, wie schwer er ist. Zum Beispiel, die Sonne wird 10 Milliarden Jahre leben. Ein Stern, der doppelt so schwer ist wie die Sonne, wird nur noch 1 Milliarde Jahre leben. Und die Sterne, die im Orionnebel diese blaue Wolke anleuchten, die werden nur 10 oder 30 Millionen Jahre lang leben. Und dann ist ihr Leben zu Ende. Sie haben ihren ihr Futter sozusagen innen drin völlig verbraucht. Und deswegen wissen wir, weil sie nur so kurze Lebensdauern haben, wissen wir, sie haben sich noch nicht weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Sterne sind in diesen Wolken entstanden. Nun, wie passiert das? Wieso klumpt auf einmal Material, also Gas, zu so einer Kugel zusammen? Was ist der Grund dafür, dass Gas überhaupt zusammenfällt? Nun, es ist der gleiche Grund, weshalb wir auf der Erde nicht losfliegen können. Wir sind ja nun an das Schwerkraftfeld der Erde angehängt und so ist es natürlich auch im Weltall. Die Schwerkraft, die Gravitation ist diejenige Kraft, die darüber entscheidet, ob ein Körper zusammenfällt, also ob er gebunden ist, so wie wir an die Erde gebunden sind, wie die Erde an die Sonne gebunden ist, wie der Mond an die Erde gebunden ist, oder ob er frei sich bewegen kann. Und eine solche Gaswolke hier fängt genau dann an zu kollabieren, also in sich zusammenzufallen, wenn ihre Schwerkraft alle anderen Kräfte überwiegt. Nun, welche Kräfte können in einer solchen Wolke überhaupt noch tätig sein, die der Schwerkraft entgegenwirken? Druck. Der Druck einer solchen Wolke besteht aus mehreren Teilen. Zunächst einmal ist da der Druck, der einfach dadurch entsteht, dass die Wolke eine Temperatur hat. Hohe Temperatur bedeutet großer Druck. Kann man sich so vorstellen, wenn der Luftballon richtig aufgeblasen ist, hat er einen höheren Druck. Wenn er mit heißem Gas aufgeblasen ist, dann kann er sogar aufsteigen. Das heißt, wir haben mit dem Druck eine Kraft, die genau dagegen wirkt. Wir haben also Schwerkraft auf der einen Seite, die Wolke zusammenbrechen lässt, also Schwerkraft drückt nach innen und die Temperatur drückt nach außen. Solche Wolken, wie die Orionwolke zum Beispiel, sind viele hundert Lichtjahre groß insgesamt. Das heißt, das sind unglaubliche Dimensionen. Und wenn wir daran denken, dass unsere Sonne einen Durchmesser hat von 700.000 Kilometern und ein Lichtjahr sind 9 Billionen Kilometer, können wir uns vorstellen, es müssen ungeheure Vorgänge vonstatten gehen, damit aus so einer Riesenwolke hier im Innern so ein winzig kleines Pünktchen zu einem Stern wird. Wie passiert das? Nun, zunächst einmal muss die Temperatur runter. Wenn die Temperatur nicht sinkt, dann ist der Druck des Gases zu lange in der Lage, der Schwerkraft entgegenzuhalten. Es muss also etwas passieren, dass die Temperatur sinkt. Sie muss kühlen. Nun, durch welche Vorgänge kühlt ein Gas? Es kühlt durch Strahlung. Wenn es strahlt, verliert es Energie und dadurch wird die Temperatur abgesenkt. Das ist aber nur eine Variante, wie eine Wolke dazu gebracht werden kann, zusammenzufallen und viele Sterne auf einmal zu bilden. Also nicht nur eine, sondern viele auf einmal. Das nächste Problem, was existiert, ist, dass natürlich Wolken auch rotieren können. Wir wissen vom Kettenkarussell, wenn wir uns schnell genug drehen, gibt es die Zentrifugalkraft nach außen. Und das würde natürlich auch wieder so etwas bedeuten wie ein Druck. Das heißt also auch, Rotation wäre nicht das, was wir brauchen, um an einer Stelle eine Wolke wirklich sich zusammenfallen zu lassen. Also auch die Rotation wirkt gegen die Schwerkraft. Und das ist schon ein Riesenproblem, die Drehung einer Wolke loszuwerden. Die Wolke muss sich reiben, um ihre Drehenergie loszuwerden. Das tut sie auch, und zwar indem sie einzelne Brocken bildet. Sie bildet Brocken hier innen drin, und das sind genau diese Klümpchen, deren Temperatur abgesunken ist. Die haben also ein bisschen mehr gestrahlt als ihre Umgebung. Diese Klümpchen können praktisch durcheinander reiben. Sie können sich gegeneinander bewegen, dadurch verlieren sie ihre Drehenergie und dadurch kann der Wolke noch eher die Möglichkeit gegeben werden, zu kollabieren. Solche Riesenwolken, ich sagte das schon, sind von der Größenordnung von einigen hundert Lichtjahren. Ja? Also ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Also ungefähr so 9 Billionen Kilometer. Eine riesige Strecke. Zum Vergleich, die Entfernung von der Erde zur Sonne sind 8 Lichtminuten, von der Erde zum Mond ungefähr 1 Lichtsekunde. Das ganze Sonnensystem ist so typischerweise einige Lichtstunden. Das ist so die Ausdehnung. Und man kann sich also vorstellen, das sind riesige Längen. In diesen riesigen Längen gibt es also diese riesigen Gaswolken. Und die sind ziemlich inhomogen verteilt. In jedem dieser kleinen Verteilung, die selber vielleicht von der Größenordnung von einem Lichtjahr sind, passiert das Ganze nochmal. Das heißt, dieses Bild kann man sich so vorstellen, als wenn man mit einem Mikroskop drauf geht und man sieht immer dasselbe. Man sieht immer Bereiche, die zusammenfallen und die strahlen. Und nur durch die Strahlung können wir sie ja erkennen. Nur dadurch, dass sie ihre Energie verlieren, diese Gaswolken, können wir überhaupt erkennen, dass sich im Innern irgendetwas tut. Und somit ist natürlich die Strahlung für uns auch der Indikator schlechthin, ob sich in einer Gaswolke, die ansonsten ein ziemlich langweiliges Spektrum hat, im Innern irgendetwas an Sternentstehung abspielt, denn diese Vorgänge sind natürlich nicht im sichtbaren Licht. Das Gas in diesen Wolken ist so dicht, dass das visuelle Licht, also das, was wir kennen von der Sonne, dass es alles absorbiert wird, wie wir sagen. Es wird verschluckt. Und nur in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen sind wir in der Lage, Dinge zu erkennen, die sich in den Gaswolken abspielen. Also dann, wenn sich ein solches kleines, Subwölkchen gebildet hat, eine Unterwolke, in der dann wieder der Kollaps weitergeht, dann können wir das nur beobachten mit Radioteleskopen bzw. mit Infrarot. Das sind die einzigen Möglichkeiten, solche Vorgänge in solchen Wolken zu beobachten. Das heißt, wir sehen in Anführungsstrichen Vorgänge in solchen Gaswolken nicht wirklich, sondern wir können sie nur indirekt verfolgen und können auf die Art und Weise herausfinden, wie Sterne entstehen. Es entstehen nicht überall Sterne. Sie entstehen deswegen nicht überall, weil die Bedingungen für einen Kollaps der Schwerkraft natürlich masseabhängig ist. Das Medium zwischen den Sternen ist ziemlich dünn. Es gibt nur wenige Teilchen pro Kubikzentimeter. Im Übrigen das absolute Vakuum gewissermaßen. Viel, viel besser als jedes Vakuum, was wir im Labor herstellen können. Und dieser interstellare Raum hat also nicht die Möglichkeit, einfach lokal Gaswolken zu bilden. Es müssen große Massen zusammenkommen, damit dann wirklich an einer Stelle mal eine Gaswolke sich bildet, die Gaswolke kollabieren kann und innerhalb dieser Gaswolke dann sich noch Unterstrukturen ausbilden, in denen dann irgendwann mal Sterne entstehen werden. Ein hochkomplexer Vorgang, der heutzutage mit Hilfe von Infrarot- und Radioteleskopen sehr gut beobachtet werden kann und von dem wir inzwischen wissen, von dem wir ungefähr wissen, wie er funktioniert. Die Gaswolken, wie ich sie hier angezeichnet habe, sind also Riesenkonglomerate von Gasen, in denen alle möglichen Sterne auf einmal entstehen. Also es entstehen die riesengroßen Sterne, deren Leben sehr kurz ist und die in einer gigantischen Explosion vergehen werden. Nun, was passiert, wenn in so einer Gaswolke, die eigentlich kollabieren würde, an manchen Stellen, an einer anderen Stelle ein Stern explodiert? Diese Explosionen, diese sogenannten Supernova-Explosionen, setzen eine ungeheure Stoßwelle frei. Nun, wenn hier natürlich eine richtige Stoßwelle, wie bei einer Bombenexplosion, eine überdimensionale Atombombenexplosion, muss man sich vorstellen, wenn so eine Stoßwelle hier rausragt, dann übt die natürlich wieder einen Druck aus. Das heißt, eine Explosion an dieser Stelle hält die Wolke davon ab, weiter zu kollabieren. So kann eine Supernova-Explosion in einem Sternentstehungsgebiet dazu führen, dass gar nichts Neues mehr passiert, sondern dass die Wolke auseinanderfliegt, beziehungsweise dass sie zumindest nicht weiter kollabieren kann. Neben diesen riesengroßen Sternen gibt es natürlich noch jede Menge kleinerer Sterne. Diese Riesensterne haben so sagen wir mal, jenseits von 5 Sonnenmassen, also sehr große Sterne, die werden so vergehen. So ein Stern wie unsere Sonne mit einer Sonnenmasse wird wesentlich unspektakulärer sterben. Das heißt, sein Einfluss auf die unmittelbare Umgebung in so einer Wolke ist auch viel kleiner. Aber er lebt auch viel länger. Und weil er viel länger lebt, dieser Stern, kann er sich natürlich auch sehr, sehr viel weiter von seinem Ursprungsort entfernt haben. Ich sagte ja schon, die großen Sterne, die so kurz leben, die bleiben in der Nähe ihrer Geburtsstätte, während die Sterne, die viel länger leben, die werden natürlich sich sehr viel weiter von ihrer Geburtsstätte entfernen, sodass man überhaupt keinen Zusammenhang mehr findet zwischen den kleinen Sternen, so wie unserer Sonne, und den großen Sternen und den Geburtsstätten der Sterne. Auf die Art und Weise wissen wir heute eigentlich nur etwas darüber, wie diese großen Sterne entstehen, weil sie ihre Umgebung eben so unglaublich verändern durch ihre Lebenszeichen. Die Lebenszeichen heißen sehr, sehr viel Strahlung, sie regen das Gas zum Leuchten an, dadurch werden diese Sternentstehungsgebiete in wunderbaren Farben sichtbar. Sie zerstören diese Gaswolken wieder durch die Supernova-Explosionen und die ganzen kleinen Sterne, die in den Wolken entstehen, sind eben sehr, sehr viel unscheinbarer. Aber sie machen einen großen Teil der Restmassen aus, die wir noch sehen können. Gaswolken in so einer Art und Weise wie der Orion gibt es in unserer Milchstraße sehr, sehr viele. Insgesamt muss man sagen, unsere Milchstraße als Scheibengalaxie, also eine große Scheibe in der Mitte, der galaktische Zentralbereich, und die Gaswolken gibt es nur in der Scheibe. Insgesamt, von der Gesamtmasse der Milchstraße, ist nur ein winziger Teil davon noch in solchen Gaswolken. Die Milchstraße hat sich entwickelt vor ungefähr 10 oder 11 Milliarden Jahren und in der Zwischenzeit hat sie 80% ihrer Gasmasse in Sterne umgesetzt. Und heute sind nur noch zwischen 10 und 20% ihrer gesamten leuchtenden Masse in Gaswolken drin. Und diese Gaswolken besitzen in der Tat den größten Masseanteil des interstellaren Mediums. Sie sind zusammengedrückt auf Gebiete, die einige 100 Lichtjahre groß sind. Und zwischen diesen Gaswolken ist das heiße interstellare Medium, das also Temperaturen zwischen 10.000 Grad hat und 1 Million Grad und was eben viel zu heiß ist, um zu kollabieren. Diese Gaswolken, von denen ich die ganze Zeit rede, haben Temperaturen, die liegen im Bereich von minus 100 Grad Celsius und tiefer. Damit ein Stern überhaupt entstehen kann, muss die Gaswolke, aus der er sich gebildet hat, viel, viel kälter noch sein. Sie muss zwischen minus 150 und minus 200 Grad Celsius sein, damit das Gas wirklich überhaupt keine eigene Bewegungsenergie mehr hat, die sie der Schwerkraft entgegensetzen kann. Und es kommt noch was hinzu. Diese Sterne in solchen Gaswolken entstehen nicht nur in riesengroßen Haufen, sondern sie entstehen auch fast immer in Mehrfachsystemen. Ein Mehrfachsystem heißt, die Sterne entstehen fast nie alleine, sondern es entstehen immer mehrere Sterne gleichzeitig in einer ganz engen Umgebung. Und so weiß man heute, dass die meisten Sterne Doppelsterne sind. Das heißt, oder Mehrfachsysteme, das heißt, 2 oder 3 Sterne kreisen umeinander. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich in solchen Systemen es kaum eine Möglichkeit gibt, dass Planeten entstehen können. Denn alle Überreste eines Nebels, der irgendwo entstehen kann, würde auf einen der beiden Sterne fallen und es gäbe überhaupt kein Sonnensystem, wie wir uns das vorstellen. So muss man sagen, dass für die meisten Sterne in der Milchstraße es kaum eine Möglichkeit gibt, solche Systeme zu machen wie das Sonnensystem. Und das ist etwas, was wir heute wirklich gelernt haben, dass solche Einzelsterne wie unsere Sonne eine Besonderheit sind und möglicherweise auch eine Besonderheit, was ihre Planeten angeht.